Die Radio wissen. Hielscher oder Hase? Das Facebooken an und für sich wird sich demnächst grundlegend ändern. Ja, wir werden bald alle ganz anders Facebooken, als wir bis jetzt noch Facebooken. Facebook hat nämlich bei Snapchat abgeguckt und eine Funktion eingeführt, die ziemlich genau das ist, was Snapchat unter Stories anbietet. Aber das Kopieren ist nur eine dieser Wahrheiten. Da passiert noch mehr. Netzautor Andi Noll. Müssen wir unsere alten Vorstellungen über Facebook jetzt über den Haufen werfen? Diane, das kann schon ganz gut sein, zumindest wenn es um das anonyme Facebooken geht. Aber fangen wir mal von vorne an. Du hast es gesagt, das Grundkonzept von Stories, was da übernommen wird oder übernommen wurde von Snapchat, ist simpel und war damals der große Wurf von Snapchat. Aus mehreren Fotos oder Videos erstellt man eine Story, die erst oder schon nach 24 Stunden wieder verschwindet. So weit, so gut. Doch im Gegensatz zu Snapchat oder der Facebook-Tochter Instagram zeigt Facebook nun an, wer sich die Inhalte angesehen hat. Es gibt also keinen anonymen Konsum mehr, der bislang für Facebook ja so grundlegend war. Gut, aber so anonym ist er ja auch nicht, weil Facebook selber weiß ja, welche Seiten wir anklicken oder liken oder wie auch immer. Ja klar, das ist korrekt, aber diese Daten teilt Facebook ja den Usern nicht mit. Wenn ich also ein Foto in meine Timeline packe, dann sehe ich die Likes oder die Kommentare, aber nicht, wie viele Freunde sich dieses Foto angeguckt haben und dann noch etwas weiter geklickt haben. Mit anderen Worten, ich kann stundenlang auf deiner Timeline bei Facebook surfen, ohne dass du davon irgendetwas mitbekommst. Das geht bei Stories, bei Facebook Stories nicht mehr, wie das Tech-Magazin Mashable an diesem Wochenende berichtet. Da wird dann genau angezeigt, wer sich meine Story angeguckt hat. Na siehste, da würde ich denken, was macht denn der Noll am Wochenende? Wieso guckt er sich denn meine Timeline die ganze Zeit an? Was ist mit dem los? Was hat denn das für Folgen sonst so? Ja, das ist jetzt die große Frage. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist uns das anonyme Surfen bei Facebook weiterhin so wichtig, dass sich diese Stories-Funktion dann nicht durchsetzt und gemieden wird. Oder die neue Funktion schlägt so ein, dass das hier der Anfang vom Ende des anonymen Surfens bei Facebook ist durch die Facebook-Profile. In jedem Fall sind so einige Überraschungen also programmiert, denn der Facebook-Algorithmus, der sorgt ja dafür, dass man in der Regel die Nachrichten von den Leuten in den Newsfeed bekommt, mit denen man gerne gerade kommuniziert, mit denen man viel kommuniziert, viel interagiert. Wenn man jetzt aber feststellt, das könnte die neue Entwicklung sein, dass die letzten Deppen, die ja nur irgendwie als Karteileiche unter meinen Facebook-Freunden herumliegen, dass die besonders interessiert an meinen Geschichten sind und die eigentlichen Freunde eigentlich nicht, ist das vielleicht eine ziemlich unangenehme Überraschung und könnte dann durchaus sich auf meinen Facebook-Konsum auswirken. Wieso findet der Depp mich interessanter als meine Freunde? Super. Facebook-Stories ist gerade erst gestartet. Was glaubst du denn, wie das weitergeht? Wie die Erfolgschancen stehen? Naja, grundsätzlich kann man schon sagen, dass Posts, die sich nach einer gewissen Zeit selbst löschen, dass die schon lange ziemlich angesagt sind, das ist ja der Erfolgspunkt von Snapchat. Daher wollte Facebook-Chef Mark Zuckerberg Snapchat ja auch vor 4 Jahren schon für 3 Milliarden US-Dollar kaufen, hat dann leider nicht oder zum Glück nicht geklappt. Jetzt werden einfach die Funktionen von Snapchat in die Facebook-Produkte, Instagram, WhatsApp und Facebook Messenger und jetzt eben auch Facebook alleine integriert und den Usern mit der Holzhammer-Methode, das kann man schon fast so sagen, in die App gedrückt. Bei Instagram werden die Stories an die oberste Stelle des Newsfeed gesetzt, also sehr, sehr prominent. Das heißt, man versucht wirklich mit Macht diese Funktion in die App zu drücken und auch bei Facebook wird das alles sehr prominent platziert. Also für Facebook, das kann man sagen, ist diese Funktion, diese neue Funktion, die man da ausprobiert, sehr wichtig und mit einer Marktmacht, die man hat, wird man das Ganze pushen. Stories, so schreibt der Branchendienst Media, sind der neue Newsstream. Begründung, Texte werden auf Facebook immer unwichtiger, Bilder und Videos immer wichtiger und die werden mit Stories ins rechte Licht gerückt. Also man kann sagen, dass die Erfolgschancen wirklich sehr, sehr gut stehen, zumindest wenn sich nicht ein großer Aufstand der User daran anschließt. Ja, ich glaube, Facebook kann machen, was es will und alle so, ja, okay, whatever, dann machen wir das halt so. Zumindest nach 2-3 Monaten ja. Anstandsprotest. Genau. Dankeschön, Netzreporter Andi Noll. Die Radio wissen. Hielscher oder Hase?